Erster schließlich, meine Brüder, freut euch im Herrn, denn es macht mir nichts aus, euch dasselbe noch einmal zu schreiben, damit ihr sicher bleibt. Zweiter, passt gut auf die Leute auf, die wie Hunde sind und Böses tun, besonders auf diejenigen, die eine falsche Art der Beschneidung fordern. Dritter, denn wir sind die wirklich Beschnittenen, weil wir Gott durch seinen Geist dienen und stolz auf Christus Jesus sind, anstatt uns auf menschliche Dinge zu verlassen. Vierter, obwohl ich selbst Grund hätte, auf meine menschlichen Vorzüge zu vertrauen, könnte ich das sogar noch mehr tun als jeder andere. Fünfter, ich wurde am achten Tag beschnitten, gehöre zum Volk Israel aus dem Stamm Benjamin und bin ein Hebräer mit reinem Hintergrund, der als Pharisäer das Gesetz streng befolgte. Sechster, ich war so eifrig, dass ich die Gemeinde verfolgte und nach den Regeln des Gesetzes lebte ich völlig ohne Fehler. Siebter, aber all diese Dinge, die früher ein Gewinn für mich waren, betrachte ich jetzt wegen Christus als einen großen Verlust. Achter, sogar alles andere halte ich für wertlos, weil die Erkenntnis von Christus Jesus, meinem Herrn, so viel wertvoller ist als alles andere auf der Welt. Neunter, ich möchte fest mit ihm verbunden sein, damit ich nicht durch meine eigene Leistung vor dem Gesetz gerecht werde, sondern durch den Glauben an Christus. Zehnter, mein Ziel ist es, ihn und die Kraft seiner Auferstehung wirklich kennenzulernen, während ich an seinen Leiden teilnehme und ihm in seinem Tod ähnlich werde. Elfter, so hoffe ich, dass ich schließlich auch die Auferstehung von den Toten erreichen werde. Zwölfter, ich sage nicht, dass ich das Ziel schon erreicht habe oder bereits vollkommen bin, aber ich bemühe mich sehr darum, weil Christus Jesus mich zuerst ergriffen hat. Dreizehnter Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon geschafft habe, aber ich konzentriere mich auf eine Sache, ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Vierzehnter, ich laufe direkt auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, zu dem Gott uns durch Christus Jesus in den Himmel gerufen hat. Fünfzehnter, alle von uns, die im Glauben reif sind, sollten so denken, und wenn ihr in einem Punkt anders denkt, wird Gott euch auch das noch klar machen. Sechzehnter, auf jeden Fall sollten wir uns weiterhin nach dem Maßstab richten, den wir bis jetzt erreicht haben. 17. Folgt gemeinsam meinem Beispiel, liebe Brüder, und achtet auf diejenigen, die so leben, wie wir es euch vorgelebt haben. 18. Denn es gibt viele Menschen, über die ich euch schon oft gewarnt habe und von denen ich jetzt sogar mit Tränen erzähle, dass sie Feinde des Kreuzes von Christus sind. 19. Ihr Ende ist das Verderben, weil ihre eigenen Bedürfnisse ihr Gott sind und sie stolz auf Dinge sind, für die sie sich eigentlich schämen müssten. 20. Unsere Heimat ist jedoch im Himmel, und von dort erwarten wir sehnsüchtig unseren Retter, den Herrn Jesus Christus. 21. Er wird unseren schwachen, irdischen Körper verwandeln, damit er seinem eigenen herrlichen Körper ähnlich wird, weil er die Macht hat, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen.